1. Nachdem Jesus dies gesagt hat, ging mit seinen Jüngern über den Berg Kidron zu einem Garten, den mit ihnen betrat. 2. Judas, der in Veriet, kannte diesen Ort ebenfalls, die Jesus sich dort oft mit seinen Jüngern traf. 3. Judas nahm daraufhin ein Kohort römischer Soldaten sowie Diener der Hohenpriester und Pharisäer mit sich und kam mit Fackeln, Lampen und Waffen dorthin. 4. Jesus, der als Wust, was im Beverstand, trat hinaus und fragte sie, wen sucht 5. Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Sagt zu ihnen, ich bin es. Judas, der in Veriet, stand ebenfalls bei ihnen. 6. Als zu ihnen sagt, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. 7. Fragte sie ernüt, wen sucht Sie erwideten, Jesus von Nazareth. 8. Jesus antwortet, ich hab euch bereits gesagt, das ich es bin. Wenn also mich sucht, dann lasst dies hier gehen. 9. Dies Gesche, damit sich das Wort erfüllt, das gesprochen hat, von denen, die du mir gegeben hast, hab ich keinen verloren. 10. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich trug, sog es, schlug auf den Diener des Hohenpriesters einen hieb ihm das Rechte Ohr ab, der Diener hieß Malchus. 11. Jesus sagt zu Petrus, steck dein Schwert in die Schade. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. 12. Die Kohort, Hauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesus fest, banden ihn und führten ihn zu Annas. 13. Annas war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. 14. Kaiphas war es, der den Juden den Rat gegeben hat, das ist besser als ich, wenn ein Mensch für das Volk stirb. 15. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in dessen Hof, waren Petrus draußen wurde tur blieb. 16. Der ander Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, ging hinaus, sprach mit der Tehutrin und führte Petrus hinein. 17. Die Magd, die tur bewacht, fragte Petrus, bist du nicht auch einer der Jünger dieses Mannes? Antwortet, nein. 18. Die Diener und Wachen hatten ein Kohlenfeuer angezündet, das kalt war, und warmten sich darin, Petrus stand ebenfalls bei ihnen und warmte sich. 19. Der Hohepriester befragt Jesus daraufhin über sein Jünger und sein Lehr. 20. Jesus antwortet ihm, ich habe öffentlich zur Welt gesprochen. Ich habe stets in Synagogen und im Tempel gelehrt, wo all Juden zusammenkommen und habe nichts im Geheimen gesagt. 21. Warum fragst du mich? Frage Diogenigen, die gehort haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich gesprochen habe. 22. Als dies sagt, gab ein anwesender Diener Jesus einen Schlag ins Gesicht und fragte, antwortest du dem Hohenpriester so? 23. Jesus antwortet ihm, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweis es. Hab ich aber die Wahrheit gesprochen, warum schlagst du mich dann? 24. Annas schickte in daraufhin gebunden zum Hohenpriester Kaiphas. 25. Simon Petrus stand immer noch da und warmte sich. Sie fragten ihn, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Alunit essen sagt, nein. 26. Einer der Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hat, fragte, hab ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? 27. Petrus lunit es ernüt, und sofort krat ein Hahn. 28. Sie führten Jesus von Kaiphas zum Praetorium. Es war früh am Morgen, und sie selbst betreten das Praetorium nicht, sich nicht rituell zu wehren reinigen und somit das Passmal essen zu können. 29. Pilatus ging daraufhin zu ihnen hinaus und fragte, welch Anklage habt ihr gegen diesen Mann? 30. Sie antworteten ihm, wenn dieser kein Jubeltäter wär, hatten wir in dir nicht ausgeliefert. 31. Pilatus sagt zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet in nach ihrem Gesetz. die Juden erwideten, es ist uns nicht erlaubt, jemanden hinzurichten. 32. Dies Gesche, damit sich das Wort Jesu erfüllt, das er gesprochen hat, im Anzuduten, auf Welsh Weise sterben Word. 33. Pilatus ging darauf hin wieder in das Praetorium hinein, rief Jesus zu sich und fragte ihn, bist du der König der Juden? 34. Jesus antwortet, sagst du das aus eigenem Antrieb oder haben es dir andere über mich erzählt? 35. Pilatus erwidert, bin ich denn ein Jude? Den eigenen Völkern die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was ist du getan? 36. Jesus antwortet, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Königreich von dieser Welt, so hatten mein Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert word. Doch mein Königreich ist nicht von hier. 37. Pilatus sagt zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Dafür bin ich geboren und in die Welt gekommen, für die Wahrheit zu nicht abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf mein Stimme. 38. Pilatus fragte ihn, was ist Wahrheit? Nachdem dies gesagt hat, ging wieder hinaus zu den Juden und erklärt ihnen, ich find kein Schulden diesem Mann. 39. Es ist bei Juk Broch, das ich Juk zum Passafist einen Gefangenen in Freigib. Wollte also, das ich Juk den König der Juden Freigib? 40. Sie riefen darauf hin Lord Zurich, nicht Dysen, sondern Barabbas. Barabbas war jedoch ein Räuber.